Fünf Fleischritter auf des Totenmanns Kist, der Holländer fliegt vorbei. Kein Pökelfleisch auf hoher See, dafür ne Molkerei. Molkerei auf der Bounty, da gibt's kein Skorbut. Molkerei auf der Bounty, alle Zähne im Beschluss. Molkerei auf der Bounty, da ist immer was los. Molkerei auf der Bounty, mach die Leiden los. Wir brauchen keine Pumpe, ohne 20 Stunden, denn wir haben Milch an Bord. Der Kräfte wird geschneit, dann kriegt der Mike hinein und dann muss mit dem Schlussakkord. Was sagt, bringt die Kühe rein, das gibt eine Häuterei. Das erste, was es meint, so wandel ich euch eins. Heute sind wir bodenfrei. Molkerei auf der Bounty, da gibt's kein Skorbut. Molkerei auf der Bounty, alle Zähne in den Schlund. Molkerei auf der Bounty, da ist immer was los. Molkerei auf der Bounty, los! Bin der Passagier, sieht der weiße Bier, dafür wird der Kiel geholt. Und haben wir ne Flaute, der Bronco spielt die Laute, sonst kriegt er den Arsch versohlt. Auf den sieben Meeren segeln wir, es ist uns einerlei, was uns das Schicksal bringt, denn wenn die Bounty sinkt, haben wir noch unsere Molkerei. Auf der Bounty, da gibt's ne Molkerei, auf der Bounty, nimm eins mehr, dann hast du zwei, auf der Bounty, Spaß und Gags auf allen Decks, auf der Bounty, auf der Bounty. Molkerei auf der Bounty, da gibt's keine Skorbut. Molkerei auf der Bounty, alle Zähne in der Schlut. Molkerei auf der Bounty, da ist immer was los. Molkerei auf der Bounty, mach die Leine los. Molkerei auf der Bounty, da gibt's keine Skorbut. Molkerei auf der Bounty, alle Zähne in der Schlut. Molkerei auf der Bounty, da ist immer was los. Molkerei auf der Bounty, mach die Leine los. Und was die Disziplin angeht, ich hoffe, die liegt bei Ihnen in guten Händen.